1. Als Gott sich an Noah soyen al wilden tier und das wie in der Arche rinnet, ließ einen Wind über die Erde wehen, wodurch das Wasser allmalig zu rückging. 2. Die Quellen der Tief und die Schlüsen des Himmels werden geschlossen, so dass der Regen vom Himmel aufhört. 3. Das Wasser zog sich allmalig von der Oder Zurück und nahm Nackablauf von 150 Tagen merklich ab. For, im siebten Monat, am siebzehnten Tag des Monats, setzte die Arch auf einem der Berge des Araratgebirges auf. 5. Das Wasser ging bis zum siebten Monat weiter Zurück, am ersten Tag des siebten Monats wurden schließlich die Berggipfel sichtbar. 6. Nach wiesig Tagen öffnet Noah das Fenster der Arch, das er zuvor gebaut hat. 7. Schickte einen Raben hinaus, der hin und her flog, bis das Wasser auf der Erde vollständig getrocknet war. 8. Danach ließ ein Taub fliegen, festzustellen, ob das Wasser von der Oberfläche zu rückgegangen war. 9. Die Taub jedoch keinen Ort zum Rasten fand, kehrte seine Arche zurück, denn noch bedeckt Wasser die gesamte Oberfläche, Noah streckte seine Hand aus und holt seine wieder zu sich in die Arche. 10. Danach wurde der weitere sieben Tage und ließ die Taub erneut aus der Arch fliegen. 11. Am Abend kam die Taub zu im Zurück, mit einem frischen Olivenblatt im Schnabel, woran Noah erkannte, dass das Wasser von der Oder zurückgegangen war. 12. Danach wurde der nochmal sieben Tage und ließ die Taub fliegen, diesmal kehrte sie jedoch nicht mehr zu im Zurück. 13. Im sechsundertesten Lebensjahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, war das Wasser auf der Oder vollständig getrocknet, Noah entfernte daraufhin das Dach der Archen so, dass der Erdboden trocken war. 14. Im zweiten Monat, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats, war die Erde vollständig trocken. 15. Daraufhin sprach Gott zu Noah. 16. Verlass die Arch. Du, dein Frau, dein Son und die Frau und deine Son. 17. Für altier, die bei dir sind, Vogel, wie und als, was auf der Oder kriecht, aus der Arch, damit sie sich auf der Oder ausbreiten, fruchtbar sind und sich vermehren. 18. Noah ging daraufhin hinaus, zusammen mit seinen Sonen, seiner Frau und den Frauen seiner Son. 19. Al wir fassigen tier. Als Kriechgetier und al Vogel, also als, was sich auf der Oder bewegt, verließen die Arch nach ihren Dueligenarten. 20. Noah baut dem Herrn einen Alter, nahm von allen reinen Tieren und reinen Vogeln und opfert sie als Brandopfer auf dem Alter. 21. Als der Herr den angenehmen Jerich wahrnahm, sprach in seinem Herzen, ich werde die Erde wegen der Menschen nicht mehr verfluchen, denn die Neigung des menschlichen Herzens ist von Jugenden bos, und ich werde nicht mehr alle Abusen vernichten, why ich es getten habe. 22. Solange die Erde bestet, solen Saat und Ernte, Kalte und Hitze, Sommer und Winter soe Tag und Nacht nicht aufhören.